Ja, hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast in diesem Jahr 2013. Es wird schon wieder wärmer draußen und da haben wir uns gedacht, nehmen wir mal wieder einen neuen News-Podcast auf, um euch auch auf dem Laufenden zu halten, was gerade so in der Welt von Detective Conan passiert. Und mit dabei ist heute natürlich Marcel. Ja, hallo. Dann auch Clemens. Seid gegrüßt. Und zu guter Letzt begrüße ich natürlich noch unseren Stargast, das ist Kevin. Oh, hallo. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit ein paar internen Dingen. Zum einen haben wir das neue Conan-Quiz mit der, also die 7. Ausgabe veröffentlicht. Da war Debbie die Kandidatin und das war auf jeden Fall sehr interessant dieses Mal, also auf jeden Fall sehr sehenswert. Könnt ihr uns euch gerne auf unserem YouTube-Kanal anschauen oder auch bei uns im Newsblog, wo es natürlich auch verlinkt ist. Ja, dann haben wir einen neuen Conan-Cast rausgebracht, der 62. Themenpodcast zum System der Organisation. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch das, die Thematik der Organisation interessiert. Ja, aber mal sehr interessant geworden, sowohl Conan Quiz als auch der Conan Cast. Ja, und zudem gibt es von Marcel wieder ein neues Let's Play rund um die Legende um den Schatz von Kigan. Das ist der zweite Teil, der da veröffentlicht wurde. Und der dritte kommt wahrscheinlich erst im Juli, weil ich im Juli Prüfungen habe und ja, bis dahin werde ich wahrscheinlich nicht so zu viel kommen. Ja, ein Zuschauer weniger. Ja, und ja. Außerdem haben wir uns auch noch zum Con-Café versammelt, da könnt ihr auch gerne reinhören und reichlich Rückmeldungen geben. Da gab es interessante Teilnehmer und einen interessanten Ausgang. Ja, viel Spaß dabei. In der Tat. Ja. Überall interessante und tolle Sachen bei uns. Schön. Genau, und um dann mal ins Forum rüber zu gehen, da war auch was Interessantes passiert. Da ist nämlich am 4. Mai der Charakter-Contest gestartet und jetzt auch gerade erst zu Ende gegangen. Fall sehr interessant, wie das denn so ablief mit den Gruppen. Also es sind sehr interessante Ergebnisse herausgekommen. Ja. Wir haben da ja auch einen Livestream damals veranstaltet rund um die Auslosung der Gruppen. Und es gibt auch auf unserem YouTube-Kanal, den ihr unter youtube.com/conannews finden könnt, diverse Videos zu den Gruppen zum Achtelfinale und es werden auch noch weitere Videos folgen. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn euch das interessiert, sonst natürlich auch im Forum vorbeischauen und euch dort die Ergebnisse nochmal anschauen. Ja, zudem fand ja am letzten Wochenende der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Da haben wir uns versammelt allesamt und ein User-Treffen abgehalten. Das, meine ich, schon das 7. war. Ich habe mal durchgezählt, es war kaum zu zählen. Also es waren über 30, ne, oder? 40 Benutzer hatte ich am Anfang gezählt. Es kam am Ende noch einige dazu. Also wir waren ungefähr 40 bis 50 Benutzer, die dort aktiv waren und uns mit und sich mit uns treffen wollten. Es gab im Nachhinein jetzt einige Kritik am Ablauf des User-Treffens, aber das werden wir dann bei den kommenden User-Treffen noch verbessern und mal schauen, wie das dann ablaufen wird. Also Kritik sind wir natürlich auch immer sehr dankbar. Genau. Können wir uns verbessern. Wir haben noch 11 Monate Zeit bis zum nächsten Jahr, also. Nee, das nächste User-Treffen findet ja schon auf der Frankfurter Buchmesse wieder statt. Ja gut, das ist ja wieder eine andere Größenordnung, ne? Also. Ja, da wird es natürlich auch ein bisschen anders sein und nicht so auf dem offenen Gelände. Die Größenordnung ist ganz anders. Ja. Gut, ja, kommen wir zum Anime in Deutschland. Ja, genau. Und da haben wir ja zunächst eine sehr interessante Meldung von Viva mal wieder, dass Detective Conan nämlich nach einiger Zeit mal wieder auf dem Sender laufen wird. Genau so sieht's aus. Nämlich es war unklar, was mit Conan passiert. Nach dem zweiten Durchlauf wurde Conan abgesetzt. One Piece war da. Inuyasha wurde reingeholt. Auch darüber haben wir berichtet. Jetzt ist aber klar, ab dem 24. Juli wird Detective Conan One Piece ersetzen. Ja, damit hätte ich nie gerechnet. Also, dass der Kracher One Piece irgendwann rauskommt, klar. Aber gleich wieder mit Conan im Schlepptau, finde ich klasse. Ich finde es vor allem auch sehr interessant, dass wir jetzt eine ganz andere Sendezeit hatten. Früher war es ja so, dass wir 18.25 Uhr einschalten durften, jetzt schon 17.25 Uhr, also eine ganz andere Sendezeit. Mal sehen, wie sich das dann auf die Zuschauerzahlen auswirken wird. Ist ja auch schon die dritte Wiederholung, von daher müssen wir da auch mal schauen, wie viele Zuschauer überhaupt noch einschalten werden, ob wir dann vielleicht. Also ja, die dritte Durchlauf, ja, die zweite Wiederholung quasi. Ja, genau, also der dritte Durchlauf der 333 Episoden bei Viva. Und dreimal, 3-3-3, oje. Ob wir dann auch wieder Samstags-Episoden kommen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich schätze davon mal, haben wir noch nichts gehört. Nee, und auf die Nachtwiederholung, ich denke mal, da wird Viva erstmal wieder auf Inuyasha setzen, was ja aktuell, glaube ich, der Fall ist mit den Nachtwiederholungen. Und dann müsste man sehen, was denn der Inuyasha-Nachfolger sein wird. Die Wiederholung ist ja, glaube ich, auch noch ein zweites Mal. Ja, aber danach, also ich denke nicht, dass da auch auf einmal ein dritter Durchlauf folgen wird. Vielleicht One Piece wieder. Nee, One Piece glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich denke, da ist, das man ist jetzt, es, ja. Da ist man jetzt im Zugzwang, da muss man, glaube ich, eine neue Serie bringen. Das ja. muss jetzt so sein. Entweder neue Serie oder neue Folgen. Ja. Das ist jetzt die große Frage. Ja. Ich denke mal, wenn man sagt, wir haben neue Folgen von One Piece, dann könnte man sagen, okay, wir machen noch einen One Piece Durchlauf und zeigen dann direkt im Anschluss die neuen Folgen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Option, ja. Aber auch die einzige, die es dann mit One Piece gäbe in der Verbindung. Ja. Oder man sagt, wir strahlen nochmal die Filme aus oder was weiß ich was. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe die damals ja nicht verfolgen können und fände es toll, wenn sie auch nochmal die Filme zeigen. Gleiches gilt auch für Conan, wenn die ja, da Conan, die Filme sagen, vielleicht ne? mal irgendwie zeigen könnten. Die Uhrzeiten waren ja, gut, es waren mittags, sowohl mittags als auch mal morgens ein Teil davon. Ja, also Inuyasha gibt es auch einige Filme, die könnte man eventuell auch zeigen. Ich weiß gar nicht, gibt es glaube ich aber auch nur 3, 4 oder so. Also, was heißt denn nur? Also mal sehen, was Viva denn da machen wird. Ja. Mit Inuyasha, mit One Piece, Detective Conan. Vielleicht gibt's ja auch wieder Naruto, was allerdings nicht sehr gut ankam. Nein. Oder das Anime-Programm wird verkürzt. Oder eine neue auch Serie, möglich. Auch möglich. Ja. Tja, wir werden euch auf dem Laufenden halten im nächsten News-Podcast. Richtig. Dann werdet ihr das erfahren, vielleicht. Oder dann auch in irgendeinem News-Podcast werdet ihr auf jeden Fall hören, was passieren wird. Richtig. Gut, dann haben wir noch eine zweite sehr interessante News. Oho. Die betrifft diesmal nicht Viva, sondern Kaze, die den 16. Film erstmalig offiziell für Deutschland angekündigt haben. Oh. Es gab zwar noch keine genauen Informationen, aber immerhin haben wir jetzt endlich ein Zeichen von Kaze, dass es weitergehen wird. Ja. Ja, das ist tatsächlich, Film 16 wurde angekündigt. Am 5. Mai kam die offizielle Meldung, allerdings doch wirklich nur, dass er angekündigt wurde. Daneben gab es noch die Meldung, ja, der Filmtitel wird wahrscheinlich Der 11. Stürmer sein. Den haben ja unsere Japan-Experten ja auch schon genauso übersetzt. Ja, das war's. Daneben kündigte Kaze noch den Kalender an, den Detektiv Conan-Kalender, den wir allerdings schon vor Kaze angekündigt haben. Da waren wir ein bisschen schneller. Ansonsten, ja, leider nichts Neues oder Interessantes. Ja, aber immerhin schon ein Hinweis auf Film 16. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wann der, ich werde letztes Mal noch spekuliert, ob es nicht eventuell ein Doppelrelease von Film 16 und Film 17 geben könnte im nächsten April oder so. Das glaube ich jetzt natürlich nicht mehr. Film 16 ist jetzt angekündigt, alleine. Und da bin ich gespannt, wann der jetzt genau rauskommen wird. Da kann man noch spekulieren. Mai ist ja jetzt vorbei. Da wird es nicht mehr sein. Ich denke auch im Sommer höchstwahrscheinlich nicht. September war ja der letzte Film 15 damals veröffentlicht worden. Ob es dieses Jahr dann auch so sein wird, schwierig. Man könnte es, ich kann das überhaupt gar nicht einschätzen, wann das ich sein wird. Nicht. Vielleicht Dezember oder Januar, ich schätze mal eher dort in die Richtung. Also ja, also ich persönlich schätze sogar 2014 als Veröffentlichungsjahr. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ja, also 2013 wäre schon schön, aber ich schätze mal mit den Synchronisationen und sonst was, es sei denn, sie sind schon dabei und synchronisieren das schon. Das weiß man ja leider nicht, ja. Und dann wäre es auf jeden Fall möglich, dass sie auch noch im September oder noch früher das den rausbringen. Allerdings realistisch schätze ich mal eher, ja, Dezember, Januar oder Februar. Wobei wir auch hier wieder diese Fußball-Relation beachten müssen, ne? Nächsten Jahr ist er wieder EM, WM oder EM, ne? Oder WM, was? Also... WM, was? Schon wieder? Oh mein Gott. Ja, WM schon wieder, also von daher wäre der Film doch... Aber sie können jetzt nicht einen Film ankündigen, den die dann erst in einem Jahr im Juni oder so rausbringen oder im Mai. Ja, das wäre ein bisschen doof. Ja, auch blöd, ja. Bisschen unklug, obwohl natürlich... Vielleicht im März. Man muss es ja ankündigen, sonst wären die Conan-Fans unruhig. Man muss, vielleicht in dem Sinne... Also man muss natürlich gar nichts, ja, aber... Ja, nee, man muss nicht... Sie stehen aber, schon unter Zugzwang, ganz klar. Das ist klar. Nach 15 Filmen, da wartet man natürlich schon auf das nächste Abenteuer von Conan. Auf DVD und Blu-ray. Ja, Blu-ray halte ich auch für wahrscheinlich. Also, ja, ich auch. Dass es da keine geben wird, ist relativ unwahrscheinlich. Nachdem sie ja 14 und 15 schon mit Blu-ray rausgebracht haben, jetzt wäre es unklug, da wieder auf eine zu verzichten. Das wäre sehr eigenartig, Marketingstrategie. Man könnte es aber verstehen im Zusammenhang mit den Verkaufszahlen. Da würde ich auch nicht sagen, okay, ja, schade, aber... Gut, strategisch wäre es trotzdem nicht gerade ist optimal. Schade für alle, die sich jetzt bei Film 14 und 15 die Blu-ray gekauft haben und dann die Reihe im Regal sozusagen nicht fortsetzen können, dann irgendwie überall diese Pappschuber stehen haben und dann zwischendrin stehen da irgendwo zwei Blu-rays rum. Das sieht, glaube ich, ein bisschen ziemlich, ja, nicht sehr vorteilhaft aus. Wir bleiben gespannt, wir bleiben am Ball und wir berichten und ihr hört ja auch, wenn es Neues zu Film 16 gibt. Ja, genau. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit unserer Rubrik der spoilerfreien Zone, die ja letztes Mal auch sehr gut ankam. Bei mir auch. Ja, wir haben ja beim Manga in Deutschland leider derzeit nicht so viel, was es zu berichten gibt. Dafür allerdings in der spoilerfreien Zone ein wenig. Also es ist ja diesmal sehr dürftig, was Informationen angeht zu Detective Conan. Es wurde jetzt ein erster Trailer zum Crossover-Film mit Lupin veröffentlicht, der im Dezember ja rauskommen soll in japanischen Kinos. Also erstmals in diesem Jahr zwei Conan-Filme. Das gab es ja vorher noch nie. Beziehungsweise Conan natürlich mit Lupin Crossover. Also eher ein halber Film, wenn man so will. Mhm, ja, kein richtiger Conan-Film. Aber er war echt gut. Also ja, da ist jetzt ein 20 Sekunden langer Teaser, also ein kleiner Trailer herausgekommen, wo noch ein paar alte Szenen neu aufgelegt werden, die bis jetzt schon bekannt sind. Dadurch, dass es japanisch ist, habe ich nicht so viel verstanden. Aber das Bild, was schon in Sunday war, wurde eben nochmal neu aufgelegt, animiert gezeigt. Conan und Lupin haben sich kurz unterhalten. Und ja, genaue Informationen gab es auch noch nicht. Also es wurde wieder auf Dezember 2013 verwiesen als Release-Datum. Und sonst, ja, viel ist nicht rausgekommen. Aber immerhin gab es jetzt mal einen Teaser. Also es kommt Bewegung in die Sache. Und werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal direkt durch mit den neuen Opening, das auch einige Spoiler enthält. Also wenn ihr jetzt als Conan-Fans noch nicht wissen wollt, was im aktuellen Opening so vor sich geht, was da passiert, welche Charaktere dort auftauchen, wie die Musik ist und so weiter, das hat ja auch meistens Bezug auf die aktuellen Episoden, dann solltet ihr jetzt schon abschalten vor Ende der spoilerfreien Zone, also das Opening so ein bisschen zwischen spoilerfreien Zone und Anime in Japan. Also gerne. Ich bin gerade am Überlegen, gehe ich jetzt oder gehe ich danach? Oder? Peter Lustig würde sagen, abschalten. Also ich habe hier schon mal reingeschaut in das Opening und begeistert war ich nicht. Von daher würde ich sagen, gehe ich jetzt schon. Ich verabschiede mich also mit allen, die gerne auf dem deutschen Stand bleiben und gerne ungespoilert leben möchten, jetzt schon. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, oder? Ja, dann verabschiede ich mich auch von dir. Gut. Danke, dass du dabei warst. Und dann machen wir jetzt mit dem Japan-Teil weiter. Also Anime in Japan, okay. Manga in Japan. Und dann hören wir uns wahrscheinlich im nächsten News-Podcast wieder. Ja, ich wünsche dir eine gute Reise. Man hört sich, ne? Dankeschön, Clemens. Tschüss, Marcel. Ja, und ciao, Philipp. Tschüss, Kevin. Ja, gut. Dann machen wir weiter, wie angekündigt, mit dem neuen Opening von Bees Q&A, was da für Question and Answers stehen dürfte, also für Fragen und Antworten, die ja jetzt im Laufe der kommenden Anime-Episoden kommen dürften, was natürlich auch ein Spoiler ist. Ja, an sich, ich habe das Opening einmal angesehen, nicht den Zusammenhang mit einer Episode, von daher kann ich das in dem Zusammenhang nicht einschätzen, fand es allerdings, ist auch schon ein bisschen her. Fand es allerdings, glaube ich, ein bisschen rockig, hat irgendwie überhaupt gar nicht so zu dem gepasst, was ich mir unter so einem Opening vorgestellt habe, natürlich von Beast, klar, ein bisschen rockiger, aber irgendwie war es nicht so aussagekräftig im Zusammenhang mit Detective Conan und die Animationen waren wirklich, wirklich sehr grauenvoll, grausam und die gehen eigentlich überhaupt gar nicht, der Rechtschreibfehler mit Bourbon noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob sie das mittlerweile schon verbessert haben, ich glaube nicht. Ich habe die ersten drei Episoden, ich glaube zu denen das Opening jetzt lief, nochmal angeguckt, aber da steht immer noch Bourbon. Naja, vielleicht ja eine japanische Version von Bourbon. Naja, auf jeden Fall war das Opening wirkte ein bisschen dahingeklatscht, so als würde man sich die Animation gleich sparen. Es weckt kein Interesse auf die aktuellen Handlungen, eigentlich gar nichts. Die Charaktere tauchen zwar alle auf, so als hätte man gesagt, okay, es kommen jetzt Organisationsfälle oder ein Organisationsfall, da braucht man natürlich Gin und Wermut und Bourbon, den Narbenmann im Opening. Okay, die bauen wir ein, hier ein Bild von denen packen wir da rein und mehr auch nicht. Okia muss natürlich auch dabei sein, zack, einmal rein, fertig. Also das war wirklich sehr minimalistisch und ich würde da auf jeden Fall, ja, okay, immerhin hat man sie eingebaut, von daher gebe ich vielleicht mal gnädige 2 von 5 Zeichenstiften Und musikalisch, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, also vielleicht auch 2 von 5 Musiknoten. Dann haben wir eine Gesamtbewertung von 2 von 5. Detective Boys Abzeichen, was auch immer, Stern. Bourbonflaschen. Ja. Oder Bourbonflaschen. Ja. Die James Black sich kaufen wollte zum Geburtstag da, oder was war da? Ja, genau. Indem er einen Alkoholladen in Beka, genau, nicht. Wobei genau. Er dieses Geschenk eigentlich gar nicht unbedingt wollte. Ja. Moment, war das nicht André Kamel, der nicht Lust hatte aufs Feiern? Ja, weil Akaya ja verstorben ist. Richtig, ja, egal. Na gut, dann mach ich mal vorne weg. Ja, also ich fand die Musik eigentlich sehr ordentlich. Ja, vom Beast ist man ja Rockiges gewohnt und textlich hat's auch ganz gut gepasst, muss ich sagen. Also zuletzt hat mir Try Again, Try Again, Try Again, Try Again, das ging mir auf die Nerven. Dafür ist es jetzt eine ganz angenehme Abwechslung. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu rockig, das stimmt. Mich hat auch ein bisschen zu sehr diese E-Gitarre oder was da ein bisschen zu sehr im Vordergrund steht, gestört. Aber ansonsten ist es, finde ich, das zweitbeste Lied von Beast und Detektiv Conan nach Pilgrim, also dem letzten Ending, meiner Meinung nach. Und daher würde ich musikalisch durchaus 4 Musiknoten geben. Und animationstechnisch schließe ich mich auch Philipp an und sage, dass diese starren Hintergrundbilder mit den einfarbigen Dingern und dass die Charaktere einfach nur hingeschmissen werden, sehr lieblos gemacht ist. Ja gut, da gehen wahrscheinlich auch nach, wie viele Openings haben wir inzwischen, bald 40. Da gehen langsam die Ideen aus, aber ja, ist einfach nicht so spannend anzusehen. Dann noch der blöde Rechtschreibfehler mit Bourbon, ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, aber es ist, ja, ist nicht schön. Von daher gehe ich da auch auf 2 und gesamte mal auf 3. Ja, also dann fange ich doch auch mal bei der Musik an. Ich habe da vielleicht nicht den Überblick dieser Gruppe, wie die anderen Lieder nochmal waren. Ich muss sagen, schlecht fand ich es nicht. Es ist nicht mein Geschmack, dieses Rockige in Detective Conan. Aber da ich nichts gegen Munega Doki Doki oder solche Sachen hatte, finde ich das hier doch recht gut in Szene gesetzt. Also die Musik hatte doch schon einen gewissen besseren Klang auf jeden Fall als Kurakis Try Again, wie du ja auch schon sagtest. Und da der Musik würde ich da vielleicht 3 von 5 Noten geben. Den Text, den konnte ich nicht ganz entschlüsseln, welche tiefsinnige Botschaft hintersteckt. Eigentlich geht es ja um einen Zug, würde es bald gehen, aber hier ist die Rede von einem Bus. Ich weiß nicht, ob das der falsche Fall ist mit Akai von früher, aber ich habe mich nicht so sehr damit weiter auseinandergesetzt. Ja, den hätte man jetzt noch wiederholen müssen. Ich habe mich auch gewundert. Aber, ne? Ja, das stimmt, genau. Ja, aber ansonsten, die Animationen sind natürlich, die Hintergründe sehr einfach gehalten. Allerdings gefällt es mir, wie die so dargestellt sind. Es passt ein bisschen düster natürlich alles gehalten, nicht dieses schöne farbenfrohe, was wir im vorherigen Opening hatten, dieses helle, klare, sondern hier etwas ein bisschen verblasster. Und das fand ich ganz in Ordnung. Daher ist dieses Opening im unterm Strich vielleicht besser als das vorherige meiner Meinung nach. Und deswegen bleibe ich insgesamt, gebe ich dem Ganzen dann durchschnittliche oder etwas überdurchschnittliche, je nachdem, 3 von 5. Ja, Sternen oder was kann man noch geben, Knöpfen, Narben. Narben, ja. Ja, oder? Da muss ich auch mal ansprechen, also ich fand's schön. Mann aus Fall 197 taucht auf. Ne? Ja, ich fand sehr schön, dass der Narben-Akai eingebaut wurde, aber dass die neue Version des Narben-Akais dort eingebaut wurde, fand ich bisschen suboptimal. Da hätte man vielleicht den alten noch mit einbauen können, um da auch einen Spoiler für die Anime-Fans zu vermeiden. Ich glaube, der, das stimmt, ja. Es war der neue dabei, oder? Ja, von daher. Ja, also das spoilern ja allgemein ganz gern, ist mir aufgefallen. Das ist eine Vorwegnahme, einfach von Informationen. Das wäre viel überraschender, wenn man diese Version zum ersten Mal in der Episode selber sieht. Ja, weil man kannte ja die frühere Version eher. Und dieses Who is he deutet ja auch schon viel, schon vor, ne? Ja, man muss natürlich sehen, bei den Anime-Episoden wird natürlich auch generell gerne gespoilert, auch schon in den Episodentiteln selber. Und ich find's auch, ehrlich gesagt, sehr unschön, dass bei den deutschen Fansubgruppen, die die Episoden ja immer untertiteln, auch schon größtenteils immer gespoilert wird, wer Bourbon ist und andere Fakten, die eigentlich noch gar nicht bekannt sind zu aktuell im japanischen Anime, die werden einfach schon vorweggenommen, weil sie das eben aus dem japanischen Manga schon wissen. Das finde ich sehr schlecht. Das muss ich auch mal kritisieren. Aber ja, von daher, wenn ihr nicht wissen wollt, wer Bourbon ist, solche Sachen noch nicht vorweggenommen haben wollt, dann solltet ihr vielleicht mal ein bisschen darauf Acht geben, dass ihr nicht die aktuellen Anime-Episoden japanisch verfolgt mit Untertiteln. Wenn ihr das noch nicht wissen wollt, dann eher vielleicht auf den deutschen Manga zurückgreifen oder auf ja, andere Fansub-Gruppen, die das eben ungespoilert zur Verfügung stellen. Ja, gut. Na, wenigstens sind ein paar Charaktere, die ja in diesem großen Fall auftreten werden, nicht im Opening zu sehen. Ne? Also da hat man sich doch erstmal auf die Organisation beschränkt. Gibt's nämlich noch ein paar Leute, ne? Ja, wir hatten ja auch zu den Kapiteln zu diesem Fall, hatten wir ja auch einen exklusiven Anime, kein Anime-Spot, sondern einen Werbespot fürs Fernsehen, für die Kapitel in der Shonen Sunday. Ob das wieder so ein Spoiler, ob jetzt so ein Trailer auch wieder für die Anime-Episoden gibt, wäre auch mal interessant, wenn die das machen würden. Gab's ja, glaube ich, so direkt noch nie, also so einen längeren, 30 Sekunden lang. Ich meine, die anderen gehen irgendwie immer nur 15 Sekunden, wenn überhaupt. Ja, das wird wahrscheinlich vom Sendeformat abhängen. Also wir wissen ja noch nicht, wie der Fall umgesetzt wird. Es wird ja allgemein davon ausgegangen, dass es ein Vierteiler wird. Denke ich auch, dass es das wird. Es wäre natürlich auch noch möglich, dass sie zwei einstündige Specials machen, aber... Also der Sendeplatz würde es hergeben, aber ich halte es nicht für wahrscheinlich. Dann könnte man ein bisschen mehr Werbung für machen. Ja. Um die Einschaltquoten irgendwie zu bessern, aber ich denke, es wird ein Vierteiler. Ja, und dann würde ich auch sagen, kommen wir direkt mal zu den Anime-Episoden, die ja letzten Monat in Japan liefen. Da beginnen wir direkt mal mit der Episode 696 mit dem Titel Die Intrige der Blumenbeetverwüstung. Da hatten wir schon drüber spekuliert, was denn da passieren könnte mit der Blumenuhr. Ja. Ich habe die Episode nicht gesehen und würde mir daher gerne mal einen Eindruck verschaffen, ob es sich lohnt, diese Episode überhaupt noch anzuschauen. Ja, also wer den Newsartikel gelesen hat, der hat nicht viel gelesen, weil ich habe die Episode nicht gesehen und hatte da, glaube ich, nur zwei Sätze geschrieben. Also ich würde gerne das Wort an dich weitergeben, Clemens. Ich habe die Episode mal übersprungen, weil mir es irgendwie zu langweilig erschien, nochmal eine Episode mit Blumen oder so zu gucken. Ja, deine Vorahnung wird sich leider hier bestätigen, denn ich habe sie mir tatsächlich angetan. Allerdings, es fing nun mal an mit den Detective Boys, also den Detective Boys Fall, auch alles sehr schön farbenfroh gehalten, also auch wirklich auf Kinder in gewisser Weise zumindest zugeschnitten. Und die engagieren Kokoro Mori, dass er ihnen hilft bei einem Blumenbeet, das verwüstet wurde, für das die Kinder eigentlich verantwortlich sind, also nicht für die Verwüstung, sondern dieses Blumenbeet zu halten, das vor einem Rathaus, glaube ich, oder so etwas war, das steht, also so ein öffentliches Gelände. Und ja, da wollen sie ihn engagieren, wer das getan hat, und wollen da recherchieren, helfen. Und Kokoro Mori ist natürlich ganz begeistert, natürlich nicht, und will da ablehnen, aber wird dann doch irgendwie noch gezwungen, da mitzumachen. Ja, und die lernen dann auch zwei Angestellte kennen von diesem Rathaus, die, weiß nicht, ob die irgendwas von der Verwüstung mitbekommen haben. Jedenfalls kommt dann noch ein Mann, dem dieses ganze Gelände oder Grundstück gehört. Und, müsste es nicht öffentlich sein, aber egal. Jedenfalls setzt er die Angestellten unter Druck, dass er das Ganze reparieren kann, was da geschehen ist. Und schlägt dann direkt mal einen Kostenvorschlag, was natürlich der Angestellten da überhaupt nicht gefällt, und sie bittet diesen Mann, dass er dieses Gelände verlassen soll. Er ist natürlich ganz außer sich und wird handgreiflich, schubst die einen Angestellten weg. Ja, und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Und dann dachte ich, sollte ich jetzt lieber abschalten oder? Naja, ja, da dachte ich schon, Blumenbeet, Intrige, also ist es jetzt irgendwie nicht etwas, was ich mir unbedingt anschauen müsste. Aber dann habe ich, wie es so ist, habe ich es dann weiter gesehen. Dann wartet man auf die Nacht ab, ob man vielleicht diesen Täter oder irgendwas da schnappen kann. Und man trifft sich dann, Kokoro betrinkt sich in einem Café, einer Angestellten da. Und Ran bittet ihn endlich zu kommen, weil er irgendwie versprochen hat, um 8 Uhr anwesend zu sein. Ja, ihm scheint das natürlich ganz egal zu sein. Und ja, da kommen die dahin und bemerken da auch, plötzlich liegt da jemand an diesem Blumenbeet, eine Frau, nämlich die ältere Angestellten da. Und ja, Wie so unerwartet, ja. wie unerwartet, ich habe damit gar nicht gerechnet, ein Mord. Tja, ein Mord in diesem Blumenbeetfall, was ist ja wirklich sehr schockierend. Da dachte ich mir, vielleicht kommt ja hier doch noch ein wenig etwas Spannung in die Sache rein. Vielleicht wurde ja jemand mit einer giftigen Rose vergiftet. Ja, möglicherweise, denn so eine Art Rose oder Blüte lag zumindest auf dem Rücken der Leiche. Und das ist natürlich fraglich. Ja, denn diese Blüte, mit der kann man den Täter herausfinden. Ja, und so weiter werden die Ermittlungen aufgenommen. Der Fall ist vorhersehbar. Der Täter ist eigentlich für die erfahrenen Conan-Fans oder für die etwas Unerfahrenen sofort klar. Ja, und damit auch wirklich nichts Besonderes. Ich würde diesem Fall einfach mal, ja, er kommt bei mir tatsächlich noch auf 2 von 5 Punkten oder Detective Boys Abzeichen. Ja, er wird aber letztlich nicht von Detective Boss, sondern von dem schlafenden Kokoro gelöst. Ja, ich wünsche eine gute Unterhaltung. Die Animat. Ja. Ja, es ist alles, zumindest in Szene ist es ganz okay. Es ist nachts mal ein bisschen anders. Ja, und ja, ich, wer es sich antun will, bitteschön. Er kommt gerade noch auf 2 von 5, so viel sei gesagt. Also, das ist nicht der Fall. Der Fall würde wahrscheinlich, wenn überhaupt, noch auf 1 kommen, vielleicht auch nicht. Es ist so Also schön, kein Fall für Conan. ja, so kann man es wohl nennen, genau. Wenigstens haben Ai und Conan da den Durchblick und haben ihren Spaß dran oder auch nicht, diesen Fall zu lösen. Und Kogoro wird als besoffen, übertrieben, lustig dargestellt. Genau, das holt manchmal noch ein bisschen die 2 Punkte, macht das vielleicht noch hier in gewisser Weise aus, diese ganzen Nebensächlichkeiten. Na, da haben wir's. Aber Kogoro rettet die Episode. ja, genau. Also es sind immer diese Nebensächlichkeiten, die überhaupt diese Episoden noch irgendwie auf 2 Punkte bringen. Ja, so viel erstmal dazu von mir. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der nächsten Episode, nicht? Wir haben ja ganz viele Einteiler hier. 697 war diesmal kein Detective Boys Fall, sondern es ging um das Fenster der Frauenprivatschule. Ja. Ja, und da ging es um eine Freundin von Sonoko, die zu Kogoro Mori kommt und ihn bittet, den Selbstmord ihrer Schwester zu untersuchen. Und zwar hat das Mädchen, das da zu Kogoro kommt, ich glaube am Vortag beobachtet, in der Schule, in der sie ist, das ist nur eine Privatschule, wie schon der Titel heißt, da sind Schule und Uni zusammen untergebracht. Und da hat sie auf dem Schulhof zusammen mit einer anderen Frau von der Schule beobachtet, wie ihre Schwester in einem höheren Stockwerk sich erhängt, also Selbstmord begeht. Ja, das ist ja schon mal ganz interessant. Also normalerweise hat man ja immer die Mordfälle in den Anime-Originalen und dann ist es einer von den zwei, drei Tätern oder vier, Verdächtigen meine ich, nicht Tätern. Und hier hat man mal einen Selbstmord, der zudem noch beobachtet wird, also offensichtlich. Ja, und scheinbar ist es kein Selbstmord, weil sie möchte eben noch untersuchen. Und weil es in Detective Conan eigentlich nie Selbstmorde gibt, das sind ja Ja, sehr seltene selten. Ausnahmen. Ja, genau, bietet sich dann noch ein bisschen Arbeit für Kogoro und Conan und Sonoko und so weiter und für Randi kommt ja auch mit. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie war es genau. Die sind da denn zu dem Klassenzimmer gerannt. Erstmal war der direkte Weg abgeschlossen. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass da scheinbar irgendjemand ja schnell was machen wollte in dem Raum, wo sie sich erhängt hat oder scheinbar erhängt hat, um da in der Zwischenzeit noch irgendwelche Beweise zu vernichten. Und sind sie da zu dem Raum, finden da die Schwester hängt vor. Das ist lange her. Wer war da noch? Da war noch irgendwie von der Schule Ja, der. genau, die Direktorin, die Mutter der Toten Naja, genau. und dann waren da noch die vom Lehrpersonal, also da war auch neben, ich weiß nicht, hast du das erwähnt, Zuschauer, da war neben der Schülerin noch eine Lehrerin, die das auch beobachtet hat als Zeugin, die ehemalige Freundin oder Lebensgefährtin eines Professors, der mit der Toten nun verlobt war. Ah ja, genau. Da ist ja auch noch die Sache mit dieser Verlobung, nicht? Genau. Ich glaube, der eine Freund da hatte die andere Augenzeugin, also die Schwester war da ja nicht allein auf dem Hof, sondern hatte noch eine andere Frau dabei. Und die Frau war wohl vorher mit diesem einen Mann zusammen, der da auch noch war. Also das ist relativ verstrickt alles. Aber ja, an sich ganz interessant aufgebaut, der Fall. Also ich habe ihn noch ganz gut im Kopf, was mir bei schlechten Anime-Originalen nicht passiert. Also die gehen sofort raus. Wartest du auf die, auf den Hinweis zur Zombie-Episode? Nee, bitte nicht. Die war so schlecht, dass sie auch im Kopf geblieben ist. Aber die Details sind nicht mehr drin, nee. Ja, was geben wir? Ich würde sagen 3 aufwärts, also reicht's für 4. Also der Ansatz war interessant, ich kann mich kaum noch an den Trick erinnern, aber ja, ich gehe mal auf gute 3, sagen wir so. Ja, also ich kann mich dem anschließen. Ich fand zunächst den Einstieg ein wenig öde, und zwar dieses selbe immer gleiche Spiel, dass jemand in der Detektei Mori sitzt, jemand, der seine Hilfe benötigt. Das fand ich nicht interessant, aber dann wurde es doch interessant mit dieser Rückblende, als die Schülerin davon erzählt, von dieser Tragödie mit ihrer Schwester. Ja, und das Ganze entwickelt sich doch ja, in gewisser Weise recht interessant, spannend. Und was ich interessant finde, ist auch, dass hier etwas Deutsches vorkommt, ein deutscher Panzer. Nicht schlecht. Ah ja, genau, die Panzer. Genau, was da war das, ein Tiger oder so, nicht? Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber es war jedenfalls ein recht großes Modell, ne? Eines Panzers, ferngesteuert. Und ja, der hat eine gewisse Bedeutung in diesem Fall. Und das wird, ja, ist schon nicht schlecht gedacht. Und genau, 3 von 5, was gibt man? Vermeintlichen Selbstmord. Panzern? Panzern, ja. Panzer, ja. Genau, also genau. Ein etwas besseres Anime-Original. Ja, finde ich auch, kann man sich mal ansehen. Vor allem durch den Selbstmord, also den augenscheinlichen Selbstmord. Und die Kulisse ist auch nicht schlecht. Also diese ganze Setting in diesem roten Himmel. Ja, so abendlichen, zumindest in dieser Rückblende, ne? Diese, in der, wo die Privatschule steht. Ja, also aber letztlich, gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ja. Letztlich finde ich auch hier dieses Motiv, genauso wie im vorigen Fall, finde ich das manchmal doch recht seltsam. Wie so oft zumindest, ja. Also für Panzerfans oder Militärfans empfehlenswert. Genau. Ja, dann kommen wir gleich zur letzten Episode der Einteiler. Da bin ich aber gespannt, beim UFO-Absturz. Das erinnert mich so ein bisschen alles an die 8. OVA, falls jemand gesehen hat, da kam ja auch ein Alien vor. Oh Gott, die Erinnerungen. Vielversprechend, ja. Aber jetzt 698, dem letzten erstmal Einteiler-Anime-Original, ging es ja um einen UFO-Absturz, nicht, Clemens? Ja, so ist es, also da wird tatsächlich jemand, ich will mal schon fast sagen, mitten in Tokio an so einem Fluss, so ein UFO wird da gefunden, so eine fliegende Untertasse, ne? Die liegt dann so, ja, auf so ein Gras. Die haben Ideen, die haben daneben. Ideen. Ja, die Produzenten, ja. Viele Schaulustige natürlich da und schauen sich das an. So sind natürlich auch die Detective Boys mal wieder mit von der Partie und schauen sich das auch an. Und ja, tatsächlich, da ist auch die Polizei. Und was kommt unter dieser fliegenden Untertasse zur Vorschau? Alien. Ein Zombie? Auch nicht. Nee, aber eine Leiche. Ja. Also jemand, der tot ist und dabei einen interessanten Outfit. Also sehr schön in weiß gekleidet, einen weißen Anzug. Erinnert vielleicht an einen Mafiosi. So sieht er zumindest aus, genau. Etwas korpulent. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, warum denn das? Warum knallt da eine fliegende Untertasse zweimal auf eine Person, damit die stirbt? Also schon beim ersten Aufprall scheint die Person verstorben zu sein, getötet worden zu sein. Und dann noch einmal drauf. Was genau ist da vor sich gegangen? Da kommt plötzlich ein... Ja, bitte? Ja, die Detective Boys glauben ja natürlich immer erst an die Aliens. Ja, genau. Und dann kommt Takagi, wie du schon meintest, nicht? Oder war er's? Ja. Takagi kam dann. Ja, Takagi, genau, der ist nicht auch... Nicht Yamamura, das wäre noch lustig geworden. Ja. In Gunma, ne, das in den Bergen da, irgendwie ein UFO. Bei den 7 Zwergen oder so. Ach. Ja. Genau. Ja, und ja, Takagi muss sich dann mit den Kleinen rumquälen und ihnen alles erzählen. Ja, natürlich Mitsuhiko immer sehr begeistert, erzählt da irgendwas von an Adamski-UFO oder irgendwas. Das war nämlich irgendwie so ein Typ, der früher solche Science-Fiction-Sachen geschrieben hat und behauptet hat sogar, dass er eben wirklich von Außerirdischen entführt wurde und mit ihnen irgendwas gemacht hat. Oder auf dem Venusplaneten war, naja. Jedenfalls scheint er viel zu wissen. Und dann kommt auch so ein Mann, so ein Professor, kann man es schon nennen, ja, so ein Wissenschaftler eines Instituts, der dann sagt, ach, endlich habe ich jetzt hier mein UFO gefunden, wo war es denn nur? Zum Glück ist es hier. Und dann erfährt er auch dann irgendwie plötzlich, dass da eine Leiche drunter war, wovon er, weswegen er sprachlos ist. Ja, und dann führt er sie natürlich auch zum Institut, denn das Ganze ist ja auch Beweis. Muss ja auch alles wieder untersucht werden. Und dann erzählt er von einer Schriftrolle, die er von einem Kreditteil gekauft hat, zum günstigen Preis von 400 Euro waren das, glaube ich. Und ja, wobei dieses Institut ist ja eher so ein kleiner Schuppen, nicht, wo er so seine kleinen Basteleien betreibt. Ja, genau, das ist also wirklich, die Kinder sind da ein wenig baff, als sie ankamen. Sie dachten da wirklich ein hochmodernes Forschungslabor. Nein, es ist wirklich nur eine recht bescheidene Hütte oder was auch immer. In Holz, alles aus Holz, ja. Und da hing auch dieses UFO, ja, und dann kommt da doch eine interessante noch zweite Spur da heraus. Das geht da um diesen Kredithai, der da Steuergelder hinterzogen haben soll. Und das ist ja auch sehr aktuell, warum also auch nicht. Und da hat er eben, der verstirbt und da sind eben diese zwei Typen, in den Mafiosi-Anzügen in ganz weiß, die sind seine Handlanger, ja. Und dann einer davon ist eben gestorben, der andere ist auf der Flucht und so kommt es dann weiter und weiter. Entwickelt sich das Ganze, warum auch nicht, es ist nun mal nicht das, was man jetzt erwartet, aber wer die Anime-Originale kennt, der weiß, was ihn da eigentlich erwartet. Immer ganz interessante Ideen und das mit der Steuerhinterziehung und so weiter fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Die Charaktere, diese zwei Handlanger da, die das Geld eintreiben oder was die auch tun oder kriminelle Dinge tun, die sind natürlich ja recht einfach gehalten und ja, ein wenig emotionale Szene gibt es auch gegen Ende hin. Recht solide, hier gibt es aber auch 3 von 5 Abzeichen von mir. Ja, also ich fand es erstmal mit dem UFO, naja, war ja eh klar, dass es keine echten Außerirdischen sind, also man hat wieder irgendeinen spektakulären Titel gewählt, um Zuschauer anzulocken, denke ich mal, steckt dahinter, ja. Wie schon bei dem Zombie-Fall oder was da sonst noch war, Hausdachanpflanzung und ach, keine Ahnung, war ja alles Abgefahrene schon. Ja, der Wissenschaftler, der hätte durchaus etwas verrückter sein können, ich fand die Einführungsszene da, wo er sich so wie wild gedreht hat, ganz gut. Sonst war der Fall, die Charaktere waren ganz nett. Das Ende fand ich wirklich überraschend gut, muss ich zugeben. Hat mich doch positiv überrascht, beeindruckt. Habe ich so noch nicht gesehen in Detektiv Conan. Aber der Rest ist unterdurchschnittlich. Und dadurch gebe ich nur knappe 3. Also es ist schlechter als der, meiner Meinung nach, Fensterfall, aber das Ende ist doch sehenswert gewesen, ja. Schlechter als der Zombiefall? Nein, der Fensterfall, nicht der Zombiefall. Bitte. Ja, das stimmt, das kann ich auch unterstreichen mit dem Ende, ne? War nicht schlecht. Hätte ich nicht erwartet, ja. Um nicht zu spoilern. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal gleich zum Episodenplan für die kommenden Wochen. Viel ist ja noch nicht bekannt. In den letzten beiden Wochen wurde ja das auf der Toilette versteckte Geheimnis wiederholt, also der Fall rund um Ai und Ais Schwester, meine ich, wenn ich mich genau, nicht irre. Genau, die finden ja da diese Kassetten auf der Toilette. Genau. Ja, genau. Und dann geht es jetzt eben weiter am 8. Juni mit der Episode 699, der Schatten, der sich Ais Geheimnis nähert, Teil 1, und dann eben Episode 700, der Schatten, der sich Ais Geheimnis nähert, Teil 2. Da wird eben der Auftakt zum Mystery Train Fall umgesetzt und ich denke mal, es wird dann bei 701 wahrscheinlich auch damit weitergehen, wenn wir nicht noch irgendwelche lustigen, amüsanten, außergewöhnlichen Filler-Episoden präsentiert bekommen, die keiner haben will. Also ist noch nichts bestätigt, im Moment kommen wahrscheinlich davor nochmal Wiederholungen, also ist aber noch nicht bestätigt. Also ja, vielleicht noch andere Wiederholungen, die mit dem Fall zusammenhängen, gibt's vielleicht? Ja, der Itakura-Fall soll angeblich wiederholt werden, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber also vom Inhalt her, weil ich habe mir den nochmal angeguckt. Ist etwas dumm gelöst, denn wenn man am Ende den Cliffhanger hat mit Shuichi und das Ganze. Ja, das hätte man vielleicht vor der Episode 699 bringen können. Da hätte man vielleicht den Auftakt zum Mystery Train Fall und den Mystery Train Fall an sich kompakt gehalten, weil das ja auch ineinander übergeht am Ende. Ja, genau. Ich dachte mir auch, wäre es nicht klug, denn nach Episode 700 auch wirklich diesen Mystery Train Fall ranzuhängen. Also die wirklich, wie du sagtest, kompakt in einem Rutsch zu nehmen und die Wiederholung da fordern. Genau, so finde ich es auch sinnvoll. Also im Moment, ich finde ja schon diese Toilettenwiederholung gerade, die ist gut, aber die haben die Szenen halt mit Wermut und so, wie sie da am Flughafen landet, drin gelassen. Und das verwirrt dann vielleicht ein bisschen, dass dann auf einmal Wermut ankommt. Und nein. Und wer war doch gleich nochmal Lisa Calvados, von dem sie spricht? Genau, ja, der kam ja auch noch im Gespräch vor. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal direkt über zum Manga in Japan, da ist ja auch einiges passiert. Der letzte Fall, den ich ja schon angeschnitten hatte, wurde jetzt abgeschlossen, wo es eben, ich habe den noch gar nicht genauer verfolgt, weil ich den einfach total mehr oder weniger überflüssig finde, mit einem 0A15 Fall, wo Sera eben Fotos von Ran und Conan macht, bisschen Jodie Starling nachahmt, was ich ja schon geschrieben hatte, glaub ich schon auch schon erwähnt hatte. Ja, ansonsten ein normaler Mordfall, 3 Verdächtige, 3 Kapitel wieder. Sera gibt sich noch ein bisschen außergewöhnlich. Sie telefoniert am Ende mit einer Person. Irikisaki taucht auch noch mal kurz auf und erwähnt eben, dass Sera angeblich mit ihrem Bruder telefoniert haben soll. Da gehen die Spekulationen jetzt natürlich wieder hoch. Ja, der werte Herr Nissan. Ja, genau, der schon erwähnt wurde. Also ein Bruder ist ja schon bekannt. Beim anderen, der jetzt im kommenden Fall erwähnt wurde, ist noch die Frage, wer es ist. Also es ging ja noch mit dem nächsten Fall weiter, der in Kapitel 859 begonnen wurde, Jeet Kune Do vs. Karate. Da wurde eben erwähnt, dass Sera 2 Geschwister hat. Ist jetzt die Frage, wer die beiden sind, ob Akai das ist. Es wird spekuliert, ob es nicht auch Amuro sein könnte. Was mit Akai Okiya? Also alles scheint möglich. Wie das dann weitergehen wird, ist die große Frage, da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Im zweiten Kapitel, da sind ja schon erste Spoiler veröffentlicht worden, da soll auch nichts weiter herausgekommen sein, aber sobald natürlich bekannt ist, wer denn der Bruder ist, lest ihr das im Wiki oder auch hört ihr natürlich über uns im Spoilerbereich im News-Podcast. Und ja, was ich noch interessant fand beim ersten Fall, ist, dass Sera den Trick an sich wieder nicht lösen kann, sondern mal wieder auf Conan bzw. Shinichi zurückgreifen muss. Fand ich bisschen komisch, den alten Fall nochmal neu aufgelegt, der ja auch schon in Deutschland erschienen ist, in Band 73, meine ich, der Einführungsfall mit Sera. Fand ich bisschen schlecht gemacht, da würde ich auch nur 1 bis 2 Detective Boys Abzeichen geben oder was auch immer man da geben kann. Stimmverzerrer vielleicht. Ja, ich würde sogar vielleicht auf einen gehen, also der Fall, den mochte ich überhaupt gar nicht, habe ihn auch noch nicht zu Ende verfolgt, mal sehen, ob ich es noch machen werde. Beim aktuellen Fall fand ich es eigentlich recht gut gemacht, bisschen was Neues, paar aktuelle Informationen wieder, mit den Brüdern geht es mal ein bisschen wirklich auch größer voran in der Haupthandlung und dadurch, dass Makoto auch mit dabei ist beim Bohlen, fand ich es auch ein bisschen interessanter, alte Charaktere mal wieder eingebaut, nach über 100 Kapiteln. Und da würde ich jetzt vorläufig so in die Richtung 3-4 Detective Boys Abzeichen oder Bowlingkugeln gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Fälle gelesen habt. Ja, in dem Bowlingfall, da habe ich das erste Kapitel tatsächlich gelesen. Aber ich fand ihn sehr gut gemacht. Aber ich fand etwas sehr unlogisch, dass Makoto es geschafft hat, die Bowlingkugel da über die Bahn zu werfen und da drüber an die Wand. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Also ich weiß ja nicht, ob in Japan die Kugeln wesentlich leichter sind vom Gewicht her. Aber wer mal so eine Bowlingkugel angefasst hat und hochgehoben hat, das schafft man nicht eigentlich. Müsste man mal probieren. Also mit einer 7er oder sowas, was die ganz leichten sind. Wie auch immer das funktioniert, die kann man vielleicht mal in der Bowlingbahn des Vertrauens. Also nicht nachmachen, ne, wenn ihr es jetzt hier hört. Ja, sonst müsst ihr auch eine Strafe zahlen. Ich glaube, er musste es gar nicht machen. Er ist einfach abgehauen nach draußen. Ich weiß es nicht. Also. Da hatten die so viel Angst und Respekt vor ihm, dass die sich das nicht getraut haben. Naja. Ansonsten hat mir der Fall ganz gut gefallen bisher. Also viel Comedy drin, unerwartet viel sogar. Also gute Comedy auch. Und zum Fall an sich kann ich noch nicht viel sagen, ja. Ja, da wird noch nicht viel passiert. Weitergehen. Makoto soll ja der Hauptverdächtige sein, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe den Fall noch nicht gelesen oder das Kapitel noch nicht gelesen, nur die Spoiler bisher verfolgt. Aber es ist mal spannend, dass wieder ein Hauptcharakter oder Nebencharakter mal wieder hauptverdächtig ist. Das gab es ja nicht so häufig. Zudem ein Nebencharakter, der seit ziemlich vielen Bänden nicht mehr aufgetreten ist, wenn man mal den White Day-Fall außen vor nimmt. Ja, da war ja ganz kurz zu sehen und sonst Rückblenden und sowas, aber richtig zu sehen war schon ewig nicht mehr und von da auch Ist mal halt schön. viel, viel unterwegs, der Gute, ne? Bin gespannt, Ja. wann der nächste Fall mit André Camille kommt, ne? Ja. Als Verdächtiger, ne? War doch zuletzt auch in Deutschland erschienen, ne? Band 74, Ja, oder? Ja. ich weiß nicht, wo Genau. das war. Band 4. Ja, kann sein. Ja. Ja, gut. Und da würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und verweise natürlich noch gerne auf unseren Twitter-Account twitter.com/connennews. Da könnt ihr gerne uns folgen, auch aktuelle Informationen zum deutschen Anime erhalten. Bei den Viva-Episoden werden wir natürlich wieder immer wie gewohnt ankündigen, wenn es neue Episoden gibt. Täglich Informationen dazu. Bei Viva Conan mittweeten werden wir auch. Auf Facebook sind wir als facebook.com/connennews zu finden. Euren YouTube-Kanal haben wir auch, wie ich schon am Anfang erwähnte, youtube.com/connennews. Wir haben iTunes, da sind wir als Conancast zu finden. Und ja, Wiki haben wir, detektivconan-wiki.com, Forum, detektivconan-forum.com und der Newsblog, wo ihr den Podcast vielleicht sogar hört, detektivconan-news.com. Und ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ja, auf Wiederhören und ich wünsche gutes Wetter, damit ihr auch Tennis spielen könnt und nicht wie Ran, Sonoko und Conan aufs Bowling dann umsteigen müsst. Oder wie Sonoko letztens an diesem Indoor-Tennisplatz mit Yamamura in dem Anime-Original. Das Oh muss ich nee. noch sehen. Ah ja, Da ist okay. Sonoko sogar verdächtig, glaube ich. Ja, Ist auch schon wieder. hauptverdächtig, ja. Den kenne ich auch, die Folge. Episode Schon wieder 600. 100 Episoden her fast. 601, ja. Ah, 601? Naja, ich drücke mal auf Stopp, ne? Wir drücken alle auf Stopp. Dann machen wir das. Peter Lustig würde sagen, abschalten.